Das Geheimnis der Vegetarier. Kriminalhörspiel von Peter Michel Ladiges nach dem Roman von Manuel Vázquez Montalbán Manche gehen baden, zweiter Teil. Aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Als Madame Fjodorovnas Leiche auf der Asphaltschicht an der Nordseite des Tennisplatzes gefunden wurde, mit einer leichten, aber züchtigen Kombination für weibliche Champions von Roland Garros aus den 30er Jahren bekleidet, verdeckte ein Tennisschläger über ihrem Gesicht das Loch in der Mitte der Stirn, wo die Kugel eingedrungen war. Die Geschossbahn verlief von oben nach unten und legte die Vermutung nahe, Madame Fjodorowna sei, wenn man ihre stattliche körperliche Größe in Betracht zieht, entweder von einem Riesen erschossen worden oder der Mörder habe sie gezwungen, niederzuknien. Carvalho stand auf dem Balkon seines Zimmers in der wuchtigen Badeklinik der Gebrüder Faber und Faber. Hier sagt man das Kurbad. Den beiden Schweizer Vegetariern Hans und Dietrich Faber gehörte ein kleines internationales Gesundheitsimperium, wo nach einer speziell entwickelten Methode auf der Grundlage fast vollständigen Fastens und der vegetarischen Regeneration des Körpers gekurt wurde. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Ihr Körper ist Ihr bester Freund. Das hatte Madame Fjodorowna auch jederzeit auf den Lippen gehabt. Dr. Gastein war Chef des medizinischen Teams. Er sah aus wie das männliche Modell feinnerviger Gepflegtheit aufgrund vegetarischer Diätetik. Medizinische Kontrolle ist unerlässlich. Darauf beruht die Seriosität unserer Behandlung. Die leitenden Funktionen des Unternehmens der zwei Faber wurden Schweizern und Deutschen anvertraut und die Einheimischen fanden vom Gymnastiklehrer und den Chefposten der Massageabteilung an abwärts ihre Beschäftigungen. Die einzige Ausnahme bildete Senor Molinas, Geschäftsführer und Personalchef, der sich in Abwesenheit der Brüder Faber die Leitungsaufgaben bisher mit Madame Fjodorowna geteilt hatte. Der moderne Gebäudekomplex des Kurbades schwebte hoch über der Schlucht des Rio Sangre, bis zu dessen Ufern der gepflegte subtropische Park mit seiner üppigen Vegetation abfällt. Ein Mikroklima. Jacarandas, hohe Gummibäume, Hibiskussträucher und Bananenstauden, vereint mit Pinien, Johannisbrot und Orangenbäumen, Lorbeerbüschen so hoch wie dicke Türme und Oleander in gewaltigen Hecken oder als ausladende Bäume mit blühender Krone. Im Valle de Sangre kann man 300 Sonnentage im Jahr garantieren. Und im Schutz der Berge, der Feuchtigkeit vom Fluss her und den warmen Winden von Afrika verdanken wir ein tropisches Mikroklima. Carvalho genoss den stillen Frieden des grünen Parks, vor dessen Hintergrund der alte maurische Pavillon mit seiner präarabischen Kuppel in strahlendem Weiß sich abhob. Das schwefelhaltige Wasser, das dort aus der Erde kommt, diente schon vor mehr als 1000 Jahren zu Heilbädern. Die Wassermenge hat in den letzten 100 Jahren immer mehr abgenommen und gestattet heute keine Nutzung im herkömmlichen Sinn. Wir nehmen es zum Anrühren unseres Fango. Die Firma Faber und Faber pflegte im maurischen Pavillon in erster Linie den Symbolwert und die Klienten der neuen Kurklinik pflegten ihre Fangobäder in den moderneren Einrichtungen neben den Massageräumen zu nehmen. Während der Pavillon sich eine rituelle Klientel und ebenso rituelle Preise für die alten rheumatischen Dorfbewohner der Umgebung bewahrte. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass alle Badeorte eine magische oder kultische Vergangenheit haben. Diese Heiligkeit des Ortes, wenn Sie so wollen, sollte nicht angetastet, sondern erhalten werden. Tatsächlich fühlte auch Carvalho sich hypnotisch von dem alten maurischen Pavillon angezogen. Und wenn er von seinem Balkon aus die gesamte Anlage des Kurbades überschaute, schien ihm dieses Relikt von Badetempeln der Schwerpunkt des ganzen Komplexes. Die innere Mitte des Kurbades, auf die sich alles bezog, der Kern seiner Geschichte. Ein Albtraum. Der Albtraum war ein Mörder, der unter den Leitenden der Klinik und den kurenden Gästen sein Werk tat, ohne dass die Polizei vor ihm schützen oder ihn dingfest machen konnte. Madame Fjodorowna war sein viertes Opfer. Nach Mrs. Simpson, einer drahtigen älteren Dame aus den Staaten, dem eleganten deutschen Tennislehrer von Trotter und dem Schweizer Karl Frisch, bei dessen Leiche man die Mitteilung fand, der Exterminator ist eliminiert. Angenommen, Karl Frisch war tatsächlich der Mörder der beiden anderen, dann gab es einen zweiten. Und auf jeden von beiden kamen zwei Opfer, vorausgesetzt, dass nicht noch ein dritter Mörder umging. Hören Sie bloß auf. Als Roman würde einem keiner die Geschichte abnehmen. Vier Tote, das ist eigentlich schon Völkermord und verpflichtet den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum Eingreifen. Sanchez Bolin, ein kleiner dicker Schriftsteller, dem enge Verbindungen zur kommunistischen Partei nachgesagt wurden, hatte außer zu Carvalho keinen Kontakt zu den übrigen Kurgästen und arbeitete zurückgezogen in seinem Zimmer an einem neuen Buch. Der ganze mörderische Albtraum ließ ihn ziemlich ungerührt, während ansonsten Panikstimmung immer stärker um sich griff. Sie saßen alle in der Mauserfalle und jeder konnte jederzeit das nächste Opfer sein. Auf polizeiliche Anordnung hin durfte keiner den Bereich des Kurbads verlassen. Drohendes Unheil legte sich wie Finsternis über das Kurbad. Die veränderten Verhaltensformen der Kurgäste ließen eine tiefgreifende Störung des emotionellen Gleichgewichts erkennen. Das Bewusstsein seelisch-körperlicher Erneuerung aus dem Geist der Pflanze und der Mäßigung, der noch vor wenigen Tagen das Klima des Kurbades bestimmt hatte, war dem gespenstischen Horror gewichen, mit einem wahnsinnigen Mörder eingesperrt zu sein. Bei der Entdeckung von Madame Fjodorovnas Leiche erregte die Tatsache eines weiteren Mordes die Gemüter nicht mehr, sondern gab Anlass zur sachverständigen Diskussion technischer Details des Verbrechens. Dagegen löste das rätselhafte Verschwinden der schönen jungen Witwe von Karl Frisch unkontrollierte Gefühlsausbrüche und schreiende Empörung aus. Helen Frisch hatte, um einer konventionellen Trauerfeier beizuwohnen, die Erlaubnis erhalten, das Kurbad zu verlassen und hatte das Privileg ihres Status missbraucht, um nicht wieder zurückzukehren. Wenn der Tod zu einer alltäglichen Erfahrung wird, empfindet die betroffene Gemeinschaft als wirklich gefährliche Bedrohung nicht mehr den Feind, sondern den Verrat, die Desertion eines ihrer Mitglieder. Molinas, seiner resoluten Mitstreiterin Fjodorowna beraubt, kämpfte auf einsamem Posten gegen die zunehmend chaotischen Zustände unter den Kurgästen, während die beiden Faber sich offenbar endgültig von den Ereignissen überrollt fühlten und der ältere Hans lamentierend düstere Prognosen von sich gab. Das Kurbad wird viele Jahre brauchen, um sich von dieser Schädigung seines guten Rufs zu erholen. Keiner kam mehr mit der ihm zugeteilten Rolle zurecht und alle flüchteten sich in die dunkle Hoffnung, der Albtraum müsse in ein paar Tagen schließlich doch wohl ausgestanden sein. Nur Carvalho hatte das seltene Glück, eine ganz einzigartige Sonderrolle genießen zu dürfen. Ein Traum. Genauer gesagt, eine Doppelrolle. Die Gebrüder Faber hatten nämlich nach dem zweiten Mord Carvalho den Kurgast als Carvalho den Privatdetektiv engagiert, in ihrem Auftrag ganz diskret und unauffällig eigene Ermittlungen anzustellen. Wie sich denken lässt, war Inspektor Serrano darüber nicht gerade begeistert. Ich sage nicht, dass ich dagegen bin, aber ich will gar nichts davon gewusst haben. So konnte der Privatdetektiv sich den teuren Kuraufenthalt verdienen und als Kurgast seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Sie können hier den Touristen spielen. Inspektor Serrano hatte nach der Entdeckung von Madame Fjodorovnas Leiche den ganzen Vormittag damit zugebracht, alle Welt anzuschreien, ja sogar sich selbst. Brauchen Sie Hilfe? Nein, eine Wachablösung. Ein hoher Beamter des Ministeriums ist auf dem Weg hierher. Und dem werde ich den Fall persönlich übergeben. Man kann auch die Leute hier nicht mehr länger festhalten. Manche liegen sogar wieder in der Sonne und der Swimmingpool ist voll. Wer auch der Mörder sein mag, er hat übertrieben. Als ich Madame Fjodorovnas Leiche sah, musste ich wieder daran denken, dass ich vor einigen Tagen durch Zufall Zeuge eines Streites zwischen Mrs. Simpson und Madame Fjodorovna geworden bin. Aber ich konnte keinen Zusammenhang zwischen der alten exzentrischen Dame aus den Staaten und der russischen Hausseele des Ernährungsbewusstseins sehen. Und jetzt sehen Sie einen? Den Tod. Der Tod stellt einen Zusammenhang her und mit einem Mal bekommt alles einen anderen Sinn. Madame Fjodorowna stritt sich auf Russisch mit Mrs. Simpson. Woher wissen Sie, dass es ein Streit war? Der Totenfall. Schlussfolgerungen? Keiner hier ist das, was er zu sein vorgibt. Apropos, was ist mit Helen Frisch? Auf Dr. Kasteins Rat hat sie sich in eine Villa zurückgezogen, um ihr emotionelles Gleichgewicht wiederzufinden. Um mein emotionelles Gleichgewicht kümmert sich keiner. Bestimmt wissen Sie inzwischen schon, wer Mrs. Simpson von Trotter und Madame Fjodorowna in Wirklichkeit waren. Dass Mrs. Simpson aus Polen stammt und Perschka heißt, sagte ich Ihnen doch schon. Und von Trotter? Der war Deutscher. Das ist bekannt, aber war er von Trotter? Zumindest hieß er nicht so, sondern Siegfried Keller. Und war kein Tennislehrer? Er hätte es sein können. Beim Pangermanischen Preis 1941 war er Champion, steht in seiner Akte. Dann haben Sie also Akten vorliegen. Sie sind vertraulich und unvollständig. Außerdem sehe ich keine Veranlassung, Ihnen Ihre Sache zu erleichtern, Carvalho. Sie sind es gewohnt, allein zu arbeiten und haben keinen Grund, an der Tür meines Büros herumzustehen und um eine milde Gabe zu betteln. Es wird möglicherweise noch mehr Tote geben. Das ist nicht mein Problem. Cavallo machte sich auf die Suche nach Molinas und nutzte einen Moment, als dieser sich gerade entspannte, um ihn in den zu dieser Stunde verwaisten Videoraum einzuladen, mit ihm die abendliche Dämmerung zu teilen. Ach, wie gemütlich das hier ist. Endlich einmal niemand mehr, der auf einen einredet. Wie lange arbeiten Sie hier schon, Molinas? 8 Jahre. Das ist eine ganz schöne Zeit. Am Anfang waren es die Herren Faber und Madame Fjodorowna. Und Dr. Gastein natürlich. War von Trotter schon Tennislehrer, als Sie dazukamen? Ja, er gehörte zur Stammbesetzung. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und Madame Fjodorowna? Es hätte gar nicht besser sein können. Sie kannten sich seit Urzeiten. Es war eine richtig dicke Freundschaft. Und wie war sein Verhältnis zu den Brüdern Faber und zu Gastein? Mit dem älteren Faber war von Trotter gut befreundet. Ohne die Kameraderie wie gegenüber der Fjodorowna. Gastein andererseits bleibt gern für sich. Dabei ist er der eigentliche Chef. Ohne ihn fällt hier kein Blatt vom Baum. Ich meine, unter normalen Verhältnissen. Aber die Fabers sind die unumschränkten Herren. Es ist eine GmbH. Aber sie haben den überwiegenden Anteil am Kapital. Und wer hat noch Anteile? Gastein. Auch Fjodorowna und von Trotter hatten Anteile. Von Trotter? Ja, von Trotter. Ich würde sagen, er war ein reicher Mann. Er besaß einen herrlichen Landsitz in Los Monteros, den hätte er sich von seinen Tennisstunden nicht leisten können. War Madame Fjodorowna auch reich? Manchmal sah es so aus, manchmal nicht. Sie beklagte sich gern. Aber ich würde meinen, sie besaß ein gutes Polster. Was für eine Erklärung der Vorfälle kann es Ihrer Meinung nach geben? Ein Verrückter. Ein verkappter Irrer. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Es würde keine andere Erklärung geben, wenn der Tod die einzige Verbindung zwischen den Opfern wäre. Aber da ist dieser zornige Dialog zwischen den beiden Frauen und noch eine wichtige Tatsache, nämlich Karl Frisch. Er bemühte sich angestrengt, das Kurbad zu verlassen und setzte alle Hebel in Bewegung. Schließlich musste er mit einem Nervenzusammenbruch in die psychiatrische Klinik nach Bolinches gebracht werden. Kaum ist er draußen, wird er ermordet. Ob ihn derselbe irre Killer verfolgt hat, der hier drinnen frei herumläuft? Mir platzt gleich der Kopf. Das ist nicht mein Gebiet. Dafür sind Sie und der Inspektor zuständig. Am nächsten Morgen nahmen 2 Wachmänner einen Reporter von Interview fest, als er sich gerade über den Stacheldrahtzaun schwang, der das Kurbad von der wilden Natur des Monte del Algarrobo abgrenzte. Die Abendausgabe einer Boulevardzeitung brachte den ersten Tatsachenbericht eines Korrespondenten über die Situation bei Faber und Faber. Im Tal des Rio Sangre liegt das Kurbad des Todes, wo ich die lebendigen Toten gesehen habe, wie sie darauf warten, wer von ihnen das nächste Opfer einer geheimnisvollen Mordepidemie sein wird, die dem Namen des Tales einen tieferen, grausigen Sinn gegeben hat. Sangre, das Tal des Blutes. Cavallo war sich darüber im Klaren, dass er, abgesehen von seinem Auftrag, schon aus dem professionellen Trieb, zumindest so viel zu wissen wie der Mörder, einen besonderen Ehrgeiz entwickeln würde, dem ungeheuerlichen Geheimnis auf den Grund zu gehen. Oder die Mörder. Stückchenweise ließ Serrano ihn wissen, dass laut gerichtsmedizinischer Untersuchung Madame Fjodorowna nicht auf dem Tennisplatz ermordet worden war. Aber sie trug Tenniskleidung. Sie wollte eine Partie spielen, bevor der Platz überfüllt sein würde. War sie an jenem Vormittag mit einem Partner verabredet? Das war sie. Ihr Partner sollte der ältere der Brüder Faber sein. Er erklärte, er habe sich erst mit einiger Verspätung an diese Verabredung erinnert. Und als er dann zum Tennisplatz wollte, hatte ein Gärtner schon die Leiche der Russin entdeckt. Aber sie ist, wie Sie sagen, nicht dort, wo sie gefunden wurde, ermordet worden. Es sollte aber so aussehen. In Wirklichkeit wurde sie in der Nähe des Fango-Pavillons, auf dem Weg, der zum Tennisplatz führt, umgebracht. Vor Carvalhos innerem Auge erschien der maurische Pavillon wie ein magnetischer Pol, ein hypnotischer Mittelpunkt aller Ereignisse, zu dem die Geschichte immer wieder zurückführte. Es gibt Blutspuren und beschädigte Pflanzen. Außerdem wurden Haare der Russin gefunden. Der von Serrano angekündigte hohe Beamte des Ministeriums, Don Ricardo Fresnedo Masjuan, erschien im Kurbad mit einem asturischen Ex-Champion im Halbschwergewicht als Chauffeur und 2 rührend aussehenden Bodyguards. Don Ricardo wirkte seinem mit Respekt gebietenden Titeln ausgestatteten Amt zum Trotz nicht direkt eindrucksvoll und hatte, dem abzuhelfen, die Angewohnheit, Leuten, die einen Kopf größer waren als er, einen Klaps auf die Schulter zu geben. Öffentliche Ordnung. Also sagen Sie es mir, Severio, wenn ich Serrano, im Irrtum bin. Serrano, ich heiße Serrano. Ah, Verzeihung, Serrano. Sagen Sie es mir, wenn ich im Irrtum bin. Öffentliche Ordnung lernt man durch die tagtägliche Erfahrung in Ämtern, von denen die öffentliche Ordnung abhängt. Befinde ich mich im Irrtum oder nicht? Es ist kein Irrtum. Beim wievielten Toten sind wir, Inspektor? Im vierten. Der Untergeneraldirektor für öffentliche Ordnung lauschte Serranos Zusammenfassung der Ereignisse. Bedenklich. Sehr bedenklich. Dann ließ er sich von Molinas zu einer Besichtigung der Tatorte herumführen und zog sich nach einer kleinen Stärkung mit diesem und dem Inspektor zu einer Beratung im kleinen Kreise zurück. Wir müssen über einige sehr ernsthafte Dinge reden. Molinas nahm Carvalho auf die Seite. In 2 Stunden im Sprechzimmer von Gastein. Ich werde Ihnen dann über alles berichten. Mhm. Carvalho, gemartert von Ungeduld und Gastein, gerädert vor Erschöpfung, harrten im Büro des Doktors der Enthüllungen, die da kommen sollten. Molinas kündigte die Tragweite und das Gewicht seiner erwarteten Mitteilung durch angemessenen Gesichtsausdruck und einleitendes Schweigen an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor allem muss ich Ihnen, Dr. Gastein, mein Erschrecken darüber ausdrücken, was ich heute erfahren habe. Menschen, mit denen wir seit Jahren Seite an Seite zusammengearbeitet haben, waren nicht die, für die wir sie hielten. Dass Mrs. Simpson in Wirklichkeit Anna Perska hieß und Polin war, wussten wir schon. Aber das ist auch noch nicht die ganze Wahrheit. Ihr tatsächlicher Name war Tatjana Ostrowski. Sie hatte die Staatsbürgerschaft der UdSSR und lebte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Weißrussland. Und nun halten Sie sich fest. Madame Fjodorowna hieß nicht Fjodorowna, sondern Katalina Ostrowski. Kurz, Mrs. Simpson und Madame Fjodorowna waren Schwestern. Molinas ließ Gastein und Carvalho Zeit, die erste Portion der Wahrheit zu verdauen. Aber als alter Blöffer ließ sich keiner von beiden eine besondere Gemütsbewegung anmerken. Was von Trotter betrifft, so war er tatsächlich Deutscher. Sein echter Name war Josef Siegfried Keller. Er war Spionageoffizier in Hitlers Armee. Und jetzt kommt die Pointe, seit 1942 verheiratet mit Katalina Ostrowski, unserer Madame Fjodorowna. Sie haben diese Verbindung seit mindestens 20 Jahren geheim gehalten. Und um auf Karl Frisch zu kommen, er heißt wirklich so, aber bei Interpol wird er unter verschiedenen Decknamen geführt. Der meistgebrauchte ist Exterminator. Der Exterminator ist eliminiert. Er war ein käuflicher Killer und hatte sich früher als Söldner in Afrika verdient. Und Signora Frisch? Es gibt keine Signora Frisch. Zumindest waren sie nicht verheiratet. Nach ihren Erklärungen haben die beiden sich in diesem Winter in der Karibik kennengelernt. Und er machte ihr den Vorschlag, mit hierher zu kommen. Aber sie hatte keine Ahnung, was er machte, woher er kam und wer er war. Ist das alles? Nein, es gibt da noch einiges, aber Senor Frasnedo betonte, die Geschichte sei äußerst delikat. Das State Department habe von den Nachfragen bei Interpol erfahren und sich daraufhin mit der Bitte an die spanische Regierung gewendet, die Sache geheim zu halten, damit sie Beweismaterial zusammenstellen können, um in einer Angelegenheit zu intervenieren, die sie ganz direkt betreffe. Ganz direkt betreffe, Senor Fresnedo hat das mehrfach betont. Und sonst gibt es nichts? Doch, aber das wäre das Wesentliche. Nun gut, damit haben wir eine Menge biografischer Enthüllungen und geheime Verwandtschaftsbeziehungen zu hören bekommen, die aber diese Verbrechen über 4 Ecken nicht erklären. Es sei denn, es handelt sich um Erbschaftsstreitigkeiten. Mrs. Simpson war steinreich aufgrund ihrer 2 oder 3 amerikanischen Ehen. In Europa besaß sie nichts. Sie gehörte zu den Flüchtlingen des Zweiten Weltkriegs. Flüchtling? Aus welchem Grund? Nur zu. Denken Sie laut weiter, Senor Carvalho. Ich denke nicht gerne laut, aber die Frage hat ihre Berechtigung. Vor wem floh Tatjana Ostrowski Ende des Zweiten Weltkriegs? Vor der Roten Armee? Vor der eigenen Vergangenheit? Warum hielten von Trotter und die Fjodorowna ihre Ehe geheim? Welche Rolle spielt die Kurklinik in dieser Geschichte? Wer hat Frisch angeheuert? Aus welchem Grund? Zu welchem Zweck? Das werden wir wohl nur erfahren, wenn die USA die fehlenden Details liefern. Ein oder mehr Mörder geben sich in dieser Kurklinik locker einstellig ein. Und es ist einfach nicht möglich herauszubekommen, welchen Zweck sie mit diesen vielen Verbrechen verfolgen. Aber es muss irgendetwas sein, das sich hier befindet. Und es muss wichtig genug sein, ein derartiges Blutbad anzurichten. Don Fresnedo vom Ministerium für öffentliche Ordnung versicherte den Kurgästen bei einem zwanglosen Zusammensein, er könne ihnen allen ein baldiges Ende des Albtraums in Aussicht stellen. Ich kann in diesem Zusammenhang nur andeuten, dass diese Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich und die Kompetenz der örtlichen Behörden übersteigt. Auch Carvalho opferte er ein paar knappe Minuten. Ich habe bei Serrano ein wenig in der Akte über Sie geblättert. Sie sind ein eigenartiger Typ, Carvalho. In Ihnen spiegelt sich die Dramatik unserer Zeit, dieses Überwechseln. Er wollte damit auf die Tatsache anspielen, dass Carvalho Ende der 50er Jahre aus der Kommunistischen Partei Spaniens ausgetreten, in die USA gegangen und durch anfängliche Übersetzungsaufträge zu einem festen Job als Agent beim CIA gekommen war, ehe er sich schließlich wieder nach Barcelona zurückgezogen hatte und seinen Lebensunterhalt als Privatdetektiv fand. Ich rechne damit, dass in 3 Tagen der Albtraum vorbei ist und alle nach Hause fahren können. Es hängt davon ab, ob die Unterlagen, die ich erwarte, so pünktlich eintreffen wie versprochen. In seinem Zimmer stellte sich Carvalho in Erwartung des voraussichtlichen Endes vor den Spiegel und betrachtete das Ergebnis der Kur. Die Leber muss wohl wieder wie neu geboren sein, aber das Gesicht schaut mich noch immer mit dem alten kritischen Blick an. Das Ende der Quarantäne würde mit dem Ende seines Fastens zusammenfallen. Und nach den 3 Tagen Umstellung auf normale Nahrung würde er wieder zu Hause sein. Das Erste, was er unternehme, wäre eine Tour del Menjar a Catalunya, eine selbstmörderische Grand Bouffe. Angefangen vom Hostal de Bosch in Martinet de Sardagna und seinen Sepias mit zarten Bohnen, über Can Borrell in Meranges und seinen Schweinsfüßen mit jungen Weinbergschnecken, El Bulli in Rosas und seiner Goldbrasse mit Mittelmeerkräutern und schwarzen Oliven, bis zum Eldorado Petit in San Feliu de Guixols und seinen gefüllten Paprika mit schwarzen Muscheln. Nach dem Dunkelwerden beschloss Carvalho, am Swimmingpool entlang den Weg durch den Park zum Hauptportal der Klinik hinauf einen Spaziergang zu machen. Ihm war, als hätten sich in seinem Körper die Kalorien eines Schwerarbeiters angestaut. Der Vollmond schien und warf ein scharfes Licht. Carvalhos Schritte folgten nicht der ursprünglichen Absicht. Wie eine Erscheinung schimmerte hinter den Bäumen der Fango-Pavillon mit seinen weißen Mauern. Carvalho stieg die Stufen zur Eingangspforte hinunter und streichelte die verschnörkelte Eisenverzierung über dem Bleiglasfenster der Tür. Sie gab dem sanften Druck nach. Er dachte daran, gleich zur Rezeption zu eilen und das Versäumnis zu melden. Aber dann überlegte er, ob nicht trotz der Dunkelheit zu dieser Stunde jemand dort drinnen sein könnte. Die Eingangshalle lag vollständig im Finstern, aber dann sorgten die Fenster der Kuppel für Mondscheinhelle, deren milchiges Weiß auf den Skulpturen des Brunnens und den Bänken und Zisternen der leeren Räume lag. Plätschern vom Wasser übertönte zunächst ein anderes Geräusch. Klatschen von Schuhen auf feuchtem Boden. Hinter dem Mittelbrunnen nahm er eine Silhouette wahr und glaubte, den älteren Faber zu erkennen. Die Gestalt schien sich zu der Mauer hinzubewegen, welche jene andere unbenutzte Halle abschloss. Er wartete, aber die Geräusche verstummten und die Gestalt blieb verschwunden. Nur das eintönige Plätschern des Wassers war noch zu hören. Carvalho durchsuchte alle Räume, aber von dem älteren Faber fand er nicht die geringste Spur. Er ging wieder den Weg zurück, den er gekommen war, und zur Klinik hinauf. Im Flur vor dem Videoraum stand der ältere Faber. Seine Espadrillos waren dunkel vor Nässe und seine Hosenaufschläge sichtbar vor kurzem mit Wasser in Berührung gekommen. Carvalho blieb abrupt stehen, als sei ihm gerade etwas eingefallen. Ach, entschuldigen Sie, Senior Faber, aber wir hatten noch nie die Gelegenheit, uns in Ruhe zu unterhalten. Der Auftrag, den Sie mir freundlicherweise gegeben haben, würde nach allem, was geschehen ist, ein Gespräch erforderlich machen. Nun, ich stehe gern zu Ihrer Verfügung. Mit überschwänglicher Liebenswürdigkeit bat er Carvalho in sein Büro. Hat die doppelte Identität von Trotter Sie überrascht? Sehr, sehr. Aber offen gestanden, nicht so sehr wie die von Madame Fjodorowna. Haben Sie das Ehepaar hier in Spanien kennengelernt? Nein, während des Aufbaus unserer ersten Klinik in der Schweiz. Madame Fjodorowna war Ernährungsspezialistin und, ja, sie war es, die von Trotter bei uns einführte. Sie meinen sich und Ihren Bruder? Ich meine Gastein und mich. Mein Bruder war damals noch nicht so eng mit unserer Arbeit verbunden. Gastein stand mir von Anfang an zur Seite. Warum entschlossen Sie sich zu einer Niederlassung in Spanien? Wir führten eine klimatische Studie durch. Das Valle del Sangre garantiert über 300 Sonnentage im Jahr. Für die Diät von Faber und Faber ist ein gleichbleibendes, angenehmes Klima von fundamentaler Wichtigkeit. Von Trotta und Madame Fjodorowna waren Teilhaber? Ja. Ihr Anteil bestand in etwas Geld und sich kapitalisierender Arbeit. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz ein sehr gebräuchliches System. Wann erfuhren Sie, dass Madame Fjodorowna eine Schwester hatte und dass diese Mrs. Simpson hieß? Jetzt? Als es uns mitgeteilt wurde. Die Vergangenheit von Madame Fjodorowna war mir unbekannt. Sie sprach nicht davon. Naja, und ich respektierte ihr Schweigen. Wie erklären Sie sich die ganzen Vorfälle? Tja. Hier wurden alte Rechnungen beglichen, deren Hintergründe sich mir entziehen. Vielleicht ein Familiendrama mit tragischem Ende. Und Karl Frisch? Es stimmt, Frisch passt nicht ins Bild. Vielleicht wurde er von einem der Beteiligten als Exterminator engagiert und dann aus dem Weg geräumt. Nehmen wir an, Frisch ermordete Mrs. Simpson und von Trotta und dann tötete jemand ihn und Madame Fjodorowna. Der Fall ist damit nicht gelöst. Der Mörder von Karl Frisch kann weiterhin mit unbestrittener Straflosigkeit agieren. Naja, das könnte nur eine militärische Besetzung des Kurbades verhindern, aber naja, die fehlt uns gerade noch. Der Prestigeverlust ist so schon gar nicht zu ermessen. Es wird lange genug dauern, bis dieser Betrieb sich wieder erholt hat. Sind Sie Arzt? Also, nein, mein Vater war Arzt. Er schuf die methodischen Grundlagen einer vegetarischen Ernährungslehre zur gesundheitlichen Prophylaxe, die Methode Faber, die sein wichtigster Schüler Gastein weiterentwickelte. Nein, mein Bruder und ich waren und sind Vermarkter der Ideen unseres Vaters. Er selbst war unfähig, seine Entdeckungen zu Geld zu machen. Langsam öffnete sich die Bürotür und der zweite Faber schaute herein. Er war offensichtlich überrascht, seinen Bruder und Carvalho in trautem Gespräch vorzufinden. Verzeihen Sie, Senor Carvalho, es ist schon spät. Das Klinikleben verlangt von uns, als den Eigentümern mit gutem Beispiel voranzugehen. Komm schon, Hans. Wenn das Gesicht Dietrich Fabers nicht total ausdruckslos gewesen wäre, hätte Carvalho gedacht, die Augen des jüngeren Bruders würden lachen, in einem abstrakten Sinn. Sie machten sich lustig. Nur eins noch bitte. In jener Nacht, in der wir diesen kindischen Überfall auf die Küche machten, kam Mrs. Simpson zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit aus dem Pavillon heraus. Sind Sie sicher? Sehr sicher. Eigenartig, nicht wahr? Sehr eigenartig, ja. Aber diese Person war eine reichlich exzentrische Alte. Nicht exzentrischer als ihre Schwester. Madame Fjodorowna muss einen unstillbaren Hass auf Mrs. Simpson gehabt haben. Sie sah sie an, als wolle sie sie vernichten. Das gibt es bei Geschwistern, Senor Carvalho. Mein Bruder Hans schaut mich auch strafend an, wenn ich mich schlecht benehme. Aber er wäre nicht imstande, mir auf dem Tennisplatz eine Kugel zu verpassen. Hans Faber hatte genug von den Clownerien seines jüngeren Bruders und hob mit einer ärgerlichen Handbewegung die Sitzung auf. Carvalho nutzte den Mondschein zu einem Abschiedsspaziergang durch den Park und steuerte wieder den Pavillon an. Die Ahnung sagte ihm, dass der Schlussakt bevorstand. Und mit den ersten Erinnerungen an diesen Ort kam ihm ein Bruchstück einer Unterhaltung mit dem Masseur in den Sinn. Es war eine Frau. Und eine Treppe führt in ein Kellergeschoss, das ebenfalls nicht benutzt wird. Dort kommt das schwefelhaltige Wasser aus dem Berg. Und es soll dort einen offenen Stollen geben, der weit in den Cerro del Algarrobo hineingeht. Hinter dem Brunnen lag die zugemauerte Halle. Suchend tastete er die Mauer nach einem geheimen Mechanismus ab, aber die Wand war alt und solide. Die Treppe in den Keller führte aus der mondbeschienenen Helle hinunter in pechschwarze Finsternis. Carvalho fand Streichhölzer in seiner Tasche und mit ihrem Licht versuchte er, den Weg zu finden. Das Kellergewölbe unten war ein leerer Raum. In seiner Mitte dampfte in einem großen Becken das Wasser, das durch eine Rinne aus einer dunklen, anderthalb Meter hohen Öffnung in der Wand geflossen kam. Einen anderen Ausgang gab es nicht und um sich Schuhe und Hosenaufschläge nass zu machen, musste Hans Faber da durch das Wasser gewartet sein. Der niedrige Stollen war keine 3,5 Meter lang. Am anderen Ende erreichte das schwache Licht des Streichholzes plötzlich die Höhe der Decke nicht mehr. An der Seite führten Stufen zu einer Metalltür. Er griff mit den Fingernägeln unter den Rand des Metalls. Das Türblatt löste sich. Wieder stand er in einem unbekannten, von Finsternis erfüllten Raum. Auf der einen Seite eindeutig die Mauer, die den Raum von dem Pavillon abtrennte. In der Mitte ein Labyrinth aufgestapelter Kästen. Fenster? Keine. Es musste also eine künstliche Lichtquelle geben. Und Cavaglio fand einen Wandschalter, der eine nackte Birne an der Decke aufleuchten ließ. Ein Lager für Metallkästen. Das also war der geheime, verbotene Raum. Am anderen Ende führte wieder eine Treppe zu einer Metalltür. Die Maße der Kästen hatten es nicht erlaubt, diese durch einen der beiden Eingänge hereinzutransportieren. Man musste sie eingemauert haben. Die Kästen waren mit robusten Sicherheitsschlössern versehen und Cavaglio konnte mit einer Sammlung von Nachschlüsseln feststellen, wie eisern sie über das ihnen anvertraute Geheimnis wachten. Die Sicherheitsschlösser hingen an Flacheisen. Cavaglio suchte nach einem Gegenstand, der sich als Hebel eignete, die Flacheisen aufzubrechen, und fand dabei ein abgebrochenes. Es musste den dazugehörigen Kasten geben, der schon aufgebrochen worden war. Die Suche war ermüdend, aber schließlich entdeckte er ihn wie eine Lücke im vollständigen Gebiss seiner verschlossenen Tür. Sein verborgener Schatz bestand aus vergilbten Papieren. Namen und Zeichen politischer und militärischer Macht sprangen ihm ins Auge. Deutsche Buchstaben. Waffen-SS-Sturmbrigade Belarus, Waffen-SS-Grenadierdivision, in Klammern Russisch Nummer 2, Generalkommissar von Gottberg, Abwehr, Einsatzgruppen, Sicherheitsdienst, Reinhard Gehlen. Cavaglio brach zwei weitere Kästen auf. Die Daten der Dokumente lagen alle zwischen 1942 und 1945. Vor seinem inneren Auge tauchten die Bilder von der deutschen Besetzung des Ostens auf, wie er sie aus Dokumentarfilmen kannte. Morgen komme ich wieder. Er nahm den Weg, den der ältere Faber genommen haben musste, durch die Tür am anderen Ende des Raums. Sie war ebenfalls unverschlossen. Er betrat einen dunklen Gang und fand zu seiner Linken einen Lichtschalter. Am Ende des Ganges war wieder eine Tür, aber diesmal nicht aus Metall, sondern aus Holz und mit mattem weißen Schleiflack überzogen. Die Klinikfarbe sagte ihm, dass er endlich vor der Rückkehr in die Normalität des Kurbades stand, und er öffnete sehr vorsichtig die Tür. Neonlicht brannte in dem weißen Raum dahinter, aber ein weißer Wandschirm nahm die Sicht. Cavaglio lauschte angespannt, aber nichts deutete auf die Anwesenheit eines lebenden Wesens hin, und er schob den Wandschirm beiseite. Die Bilder an der Wand, das Bücherregal, die Liege in der Ecke. Der ganze abenteuerliche Ausflug hatte ihn zu guter Letzt in das Sprechzimmer von Dr. Gastein geführt. Merkwürdig nur, dass um diese Zeit das Licht noch brannte. Es mochte Hans Faber gewesen sein, der vielleicht gemerkt hatte, dass noch jemand im Pavillon war und dann in der Eile diese Nachlässigkeit beging. Aber Cavaglio hatte genug der Rätsel für diese Nacht. Um 7:30 morgens fand Molinas Hans Faber mit offenen Augen und gläsernen Pupillen in seinem Büro am Boden liegen. Als Cavaglio dazukam, untersuchte Gastein gerade den Toten. Der eine Schuss hat den Hals durchschlagen, ohne eine Arterie zu verletzen. Aber der andere hat direkt das Herz getroffen. Ein nervöser Serrano machte seinem Herzen Luft. Ausschluss. Morgen mache ich 3 Kreuze. Morgen kommt der Amerikaner und ich werde abgelöst. 5 Leichen habe ich am Hals, 5 Stück. Aber morgen habe ich diesen ganzen Albtraum hinter mir. Und ich will keine Komplikation. Solange ich hier noch zuständig bin, darf nichts von dieser Leiche bekannt werden. Molinas wirkte, als sei er einem rapiden Alterungsprozess zum Opfer gefallen, und Dietrich Faber, der Alleinerbe, betrachtete seinen toten Bruder, als könne er sich über die offenkundige Tatsache nicht klar werden, dass dieser ermordet worden war. Wer hat ihn zuletzt gesehen? Ich glaube, ich war es. Allerdings war sein Bruder ebenfalls zugegen. Es war schon recht spät. Und weshalb haben Sie sich mit ihm heute Nacht getroffen? Ich hatte, wie man zu sagen pflegt, Befragungen durchzuführen. Um Gottes Willen, Cavaglio, können Sie sich nicht ein bisschen konkreter ausdrücken? Meine berufliche Pflicht zwingt mich, meine Informationen zuerst meinem Klienten zugänglich zu machen. Ihr Klient ist tot. Machen Sie mich nicht wahnsinnig, Cavaglio. Deshalb meine Frage, wer übernimmt die Verpflichtung, die Senior Faber mir gegenüber eingegangen ist? Bevor Dietrich Faber sich verpflichtet fühlen musste, etwas zu sagen, übernahm Gastein die Antwort. Das will ich tun. In diesem Fall muss ich meinen Bericht Dr. Gastein vorlegen. Sie wollen mich wohl verarschen? Inspektor Serrano, erlauben Sie mir ein Gespräch unter 4 Augen mit Senior Cavaglio. Es ist doch nur logisch, dass er sich an den Kodex seines Berufsstandes halten will. Und ebenso, dass Sie alles wissen sollen, was Sie wissen müssen. Ich verspreche Ihnen, alles zu berichten, was er mir erzählen wird. Serrano machte mit der Hand einen Schlag in die Luft und drehte sich um. Gastein winkte Carvalho und ging, ohne sich umzusehen oder ein Wort zu sagen, voraus zu seinem Sprechzimmer. Bedächtig ließ er sich hinter seinem Schreibtisch nieder, bis er die perfekte Ruhestellung gefunden hatte. Also? Carvalho sagte nichts. Er ging zu dem Wandschirm, der die geheime Tür verbarg, und schob ihn zur Seite. Er versuchte, die Tür zu öffnen. Sie ist abgeschlossen. Das ist sie immer. Heute Nacht nicht. Heute Nacht ging zuerst Senior Faber und dann ich durch diese Tür. Gasteins Schweigen dauerte bei aller demonstrativen Kontrolliertheit zu lange. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich alles, was ich entdeckt habe, heute Nacht meinem Partner in Barcelona mitgeteilt habe. Ich weiß zwar nicht, was Sie damit sagen wollen. Nichts weiter, als dass ich Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe. Und wurden Sie schlauer aus dem, was Sie da unten gesehen haben? Es handelt sich um ein Geheimarchiv, nicht wahr? Ja, es ist ein Archiv. Es ist ein Teil der Geschichte dieser Kurklinik, der Geschichte der Fabers und auch meiner Geschichte. Halten Sie es für angebracht, Inspektor Serrano von meinen Beobachtungen in Kenntnis zu setzen? Von mir aus? Es wird Sie vielleicht enttäuschen, aber ich habe selbst schon Serrano darauf hingewiesen, dass das Interesse des State Department an der Sache dem Umstand zuzuschreiben ist, dass wir hier an sicherem Ort Dokumente von historischer Bedeutung aufbewahren. Ist das alles? Das ist alles, Carvalho. 5 Tote verlangen nach einer Erklärung. Sie würden sich wundern, wie wenig Leute überhaupt nach diesen Leichen fragen. Die Personen waren übrig gebliebene Relikte eines Fragments der Weltgeschichte. Und Karl Frisch war ein bezahlter Killer. Bezahlte Killer haben keinen, der sie bewahrt. Helen? Helen wird den Mund nicht aufmachen. Dessen können Sie sicher sein. Die Aktion der Amerikaner am nächsten Tag lief ab wie einstudiert. Ankommen, anzeichnen, aufbrechen, aufladen, fertig. Das dauerte nicht länger als eine halbe Stunde. Zum Schluss erhielt der Untergeneraldirektor für öffentliche Ordnung, Don Fresnedo, eine Empfangsbestätigung und die Amerikaner zogen mit ihrem gepanzerten Transporter wieder ab, der nun das geheime Archiv in sich barg. Wohl das Einzige, das ihnen in ihrer Sammlung noch fehlte. Hans Fabers Ermordung blieb ein gut gehütetes Geheimnis. Die Direktion gab bekannt, dass am nächsten Tag die Quarantäne aufgehoben und jeder wieder Herr seiner selbst sei. Das Haus lud alle Kurgäste als Entschädigung für die erlittenen Unannehmlichkeiten zu einem Fest. Gastein, Dietrich Faber, Don Fresnedo und Serrano schlossen sich in dem Büro ein, das der Inspektor seit Beginn der Untersuchung belegt hatte. Carvalho bezog seinen alten Beobachtungsposten und stellte sich auf eine längere Wartezeit ein. Es war schon früher Abend, als die Tür wieder geöffnet wurde und Dietrich Faber, Fresnedo und Gastein hintereinander herauskamen. Gastein ging auf Carvalho zu, ohne ihn wahrzunehmen, und fand erst einen halben Meter vor ihm seinen Blick für die Außenwelt wieder. Sie? Wie ein Geier, der auf den Kadaver wartet. Was ich begonnen habe, muss ich auch das Ende führen. Kommen Sie in einer halben Stunde in mein Sprechzimmer. Serrano tauchte im Türrahmen auf, müde und mit schweren Augenlidern. Die Geschichte hier ist vorbei. Er betrachtete Carvalho mit innerer Befriedigung. Von mir werden Sie gar nichts erfahren. Ich habe überhaupt keinen Grund, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Ich wollte mich nur verabschieden. Dann leben Sie recht wohl. Sie können von mir aus herausfinden, was Sie wollen. Ich arbeite in Zukunft wieder auf meinem alten Spezialgebiet. Und zwar in Madrid. Mehr kann man nicht verlangen. Ist das der Lohn für etwas, worüber Sie schweigen? Sie können mich mal. In Gasteins Sprechzimmer war es fast dunkel. Nur die Schreibtischlampe brannte und über sie hatte der Doktor seinen weißen Kittel gehängt. Reisen Sie gleich morgen ab? Ja. Ich werde auch morgen abreisen. Wir haben mit Fresnedo und Serrano vereinbart, dass ich mich für einige Tage in Untersuchungshaft begebe und einem normalen Verhör unterziehe. Danach wird man mich gegen Kaution freilassen. Die Akte wird mit der Zeit anwachsen und das Verfahren irgendwann wegen Mangels an Beweisen eingestellt werden. Sie wissen alles, was passiert ist. Nicht alles, aber beinahe. Auf jeden Fall wird Senior Faber Ihnen das Honorar auszahlen, sobald Sie imstande sind, einen zusammenhängenden Bericht abzufassen. Es gibt zwischen den Verbrechen eine logische Verbindung, die ich entschlüsseln kann, ohne alles über das Geheimarchiv zu wissen. Karl Frisch, ein Killer, bringt Mrs. Simpson und von Trotter um. Soweit geht alles auf. Aber dann wird Frisch außerhalb und Faber innerhalb des Kurbads getötet. Von diesem Moment an richten sich alle Blicke auf sie. Kastein betrachtete seine wohlgeformten und gepflegten, aber kräftigen Hände. Ich will Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Alles, was ich weiß. Und ich sage Ihnen gleich, dass ich die Rolle des Verdächtigen freiwillig auf mich nehme. Und nur deshalb, damit eine verwirrende Geschichte, die vor mehr als 40 Jahren begann, endlich ihren Abschluss findet. Nicht etwa, weil ich tatsächlich schuldig bin. Carvalho machte es sich im Halbdunkel Gastein gegenüber bequem. 1945 waren Hans und ich Anfang 20. Uns verband eine Jugendfreundschaft und der Wille, etwas aus uns zu machen. Wir waren entschlossen, das gesamte Wissen des alten Faber in ein Vermögen zu verwandeln. Wir träumten von einem multinationalen Konzern für Naturheilkunde. Hans würde die Geschäftsleitung übernehmen und ich meine Kenntnisse investieren. Aber uns fehlte das Anfangskapital. Da kamen sie wie ein Geschenk des Himmels. Die beiden Schwestern Ostrowski. So nannten sie sich nicht. Es war Herr von Trotter mit seiner Frau und ihrer Schwester. Die beiden waren ungefähr 10 Jahre älter als wir. Ungeheuer schön, stark und großzügig. Wir wurden unzertrennlich. Von Trotter eingeschlossen. Und seine Gegenwart hinderte nicht, dass Tatjana und Catalina unsere Geliebten wurden. So kam es, dass sie uns einweihten. Sie waren in Wirklichkeit antikommunistische Weißrussinnen, die eine politische Rolle in der weißrussischen Regierung gespielt hatten und Mitglieder der weißrussischen SS gewesen waren. Sie arbeiteten beim Informationsdienst der von Himmler gegründeten Einsatzgruppen. Dadurch kamen sie in Verbindung mit der Abwehr. Was sagen Ihnen Namen wie Reinhard Gehlen und Frank Weißner? Frank Weißner. Frank Weißner war der Gründer einer Zentrale für Informationen und ideologische Bekämpfung der Sowjetunion, genannt Office of Policy and Coordination. Man bereitete den Kalten Krieg vor. Und Amerikaner und Russen bedienten sich der ehemaligen Agenten der Nazis. Frank Weißner jedenfalls machte Reinhard Gehlen zu seiner Schlüsselfigur beim Aufbau eines antisowjetischen Spionageringes. Kurz und gut. Die von Trotters waren eigentlich im Auftrag Gehlens mit geheimer Fracht auf dem Weg nach Spanien. Dokumente über die Kollaborateure der weißrussischen SS und so weiter. Ja. Außerdem hatten sie noch etwas. Gold und Schmuck. Mhm. Die Goldbarren stammten aus geplünderten Banken und der Schmuck aus von Deutschen konfisziertem Besitz. Aber so genau wollten wir das gar nicht wissen. Sie boten uns einen Teil an, um die Gelder reinzuwaschen. Wir könnten unser Unternehmen aufbauen und sie würden Teilhaber bleiben. Wir mussten Dietrich einweihen, aber der wollte gar nichts wissen und verlangte nur seinen Anteil. Während wir nun einen Teil der Beute wuschen und mit dem Aufbau der Klinik in der Schweiz begannen, verschob sich die Überführung der geheimen Dokumente nach Spanien immer wieder. Interessiert es Sie noch, Carvalho? Mehr als alles andere in der Welt. 1948 kam Weißner zu einem Treffen mit Gehlen nach Pullach. Und die beiden vereinbarten eine engere Zusammenarbeit. Ein Ergebnis davon war der Befehl an Tatjana, unter dem Namen Anna Perschka in die Vereinigten Staaten zu ziehen und sich direkt Weißner zu unterstellen. Catalina sollte das Geheimarchiv, von dem Weißner gar nichts wusste, so schnell wie möglich nach Spanien bringen. Zu diesem Zeitpunkt also trennten sich die beiden Schwestern. Nachdem sie eine Reihe von Ausgleichszahlungen vereinbart hatten, die Tatjana in den USA erhalten sollte. Wurde die Vereinbarung eingehalten? Zuerst ja. Dann mehr oder weniger und schließlich gar nicht mehr. Mrs. Simpson kam also hierher, um Zahlungsrückstände einzutreiben. Nicht allein deshalb. Die Amerikaner sind in vielen Dingen sehr eigen. Während auf der einen Seite Weißner über Gehlen Ex-Nazis anheuerte, um gegen die Sowjets zu kämpfen, stellten auf der anderen Seite verschiedene Senatskommissionen Untersuchungen über das Eindringen von Nazis in die Vereinigten Staaten an. Die eine Abteilung ein und derselben Administration vergibt illegale Staatsangehörigkeiten und die andere Abteilung verfolgt diesen Betrug. Mrs. Simpson gehörte zu den Betroffenen. Schließlich stellte man sich vor die Wahl. Entweder sie brachte die Amerikaner auf die Spur des verschwundenen weißrussischen Archivs, oder ihr würde die Staatsangehörigkeit entzogen und sie aus den Staaten ausgewiesen. Das also war der Grund für ihr Auftauchen hier. Und der Grund, warum ihre Geschichte mit der unseren kollidierte. Wie kam sie ausgerechnet auf diese Gegend mit den Ruinen des alten Kurbades? Ja. Auf der Liste der möglichen Standpunkte in Spanien unterschied sich das alte Kurbad ganz klar von den übrigen. Hans, ich und Catalina, wir kamen hierher, um uns den Ort anzusehen. Hans und mir erschien er ideal, um eines Tages eine moderne vegetarische Klinik zu eröffnen. Und Catalina fand ihn ausgezeichnet für die Lagerung des Geheimarchivs, bis Gehlen darüber verfügen würde. Das schummrige Licht und Gasteins leise Beichte standen im Kontrast zu dem Gewirr der Stimmen, der Musik und den Lichtern von dem festlichen Abend auf der anderen Seite der Klinik, hell und vergnügt in der Nacht des Valle del Sangre. Vielleicht hat alles mit dem vorletzten Aufenthalt Tatjanas im Kurbad begonnen. Sie war mit dem festen Entschluss gekommen, über die Übergabe des Archives in die Hände des amerikanischen Geheimdienstes zu verhandeln. Sie wusste zwar nicht, wo genau es sich befand, nahm aber an, dass es irgendwo in der Nähe der Klinik sein musste. Ich hatte nichts gegen dieses Vorhaben. Wohl aber Hans und Catalina. Die Hartnäckigkeit ihrer Schwester und der Druck, den sie ausübte, machten sie wütend. Und als Tatjana in diesem Jahr ihr Kommen ankündigte, beschloss sie, ihr einen Dämpfer zu geben. Sie engagierte Frisch. Seine Aufgabe sollte sein, Mrs. Simpson zu beschatten. Und wenn sie lästig werden sollte, ihr einen Schrecken einzujagen. Aha. Leider kannte Catalina Karl Frisch nicht genügend. Er war ein infantiler Psychopath, als Killer auf dem absteigenden Ast, der nicht mehr wusste, wo die Grenze war. Als Catalina feststellte, dass Tatjana im Innern des Pavillons herumgeschnüffelt hatte und Frisch den Auftrag gab, sie ernsthaft zu verwarnen, führte er die Anweisungen leider so gründlich aus, dass er sie dabei erwürgte. Von Trotter überraschte ihn dabei, wie er die Leiche zum Swimmingpool schleppte und verlangte eine Erklärung. Ausgerechnet von Trotter. Karl Frisch brachte also von Trotter um. Und wir anderen erstarrten alle zu heiß. Der Skandal konnte das Kurbad für immer ruinieren. Außerdem hielten wir Frisch für eine Gefahr. Man musste ihn ausschalten. Wer erledigte das? Catalina hatte ihre alten Kontakte. Sie wollten den Fall dadurch abschließen, dass sie den Mörder ermordeten. Aber es bleiben noch zwei Leichen übrig. Madame Fjodorowna, oder besser gesagt Catalina Ostrowski und Hans Faber. Diese Morde verstehe ich nicht. Welche offizielle Erklärung haben Sie mit Serrano und Fresnedo vereinbart? Es wird keine geben. Wir werden den Anschein erwecken, als gäbe es eine. Ein Verdacht, der den Fall abschließt. Ich bilde den Schlusspunkt. Ich bin noch keineswegs der Meinung, am Schlusspunkt angelangt zu sein. Welche Rolle spielen die Amerikaner bei dieser Geschichte? Als Serrano bei Interpol Daten anforderte, bekam irgendein geheimer Kontrolldienst der Amerikaner Wind davon. Und sie brachten diese Daten in Verbindung mit dem Auftrag, den sie Mrs. Simpson gegeben hat. Aber trotz allem hatten die Leute, die das Archiv abholten, einen sehr genauen Lageplan. Das stimmt. Sie hatten eine handgezeichnete Skizze des Pavillons in Händen. Wer könnte Ihnen diesen Plan verschafft haben? Mrs. Simpson, nehme ich an. Unmöglich. Es sei denn, sie hätte ihn in der Nacht gezeichnet, in der sie ermordet wurde. Aber was tat Faber in jener Nacht, als er dem geheimen Weg durch den Pavillon folgte? Er hat es nicht nötig, das zu tun. Ich weiß es nicht. Wo ist Helen gestern? Die ist gesund und wohlauf. Das garantiere ich Ihnen. Und der Mörder von Frisch? Seit Catalinas Tod weiß keiner mehr, wie man an diese Leute herankommt. Dann könnt ihr wieder auftauchen. Vielleicht versuchen, sie zu erpressen. Ich werde ihm schon einen guten Empfang bereiten. Aber hören wir jetzt damit auf, Senor Carvalho. Wir sollten uns auf dem Fest sehen lassen. Am nächsten Morgen wachte Carvalho voller Ungeduld auf. Im Speisesaal erwartete ihn seine Rückkehr zur Normalkost in Form eines Zichorienaufgusses, einer Scheibe Schwarzbrot mit Frischkäse und zweier Pflaumen nebst einem Esslöffel Roggenkörner. Es war ein allgemeines Abschiednehmen. Man tauschte Visitenkarten, letzte Wunderrezepte und Geheimadressen außergewöhnlicher Homöopathen. Als Carvalho die Tasse absetzte, sah er, wie Gastein sein spärliches Gepäck in einen zweisitzigen Sportwagen lud. Ohne Gastein war die Geschichte vorbei. Carvalho hatte noch mehr Eile als zuvor, die 1000 Kilometer zurückzulegen, die ihn von Barcelona trennten. Und Sanchez Bolin hatte gebeten, ihn kurz vor Bolinches am Flughafen abzusetzen. Ich hole nur noch meine Sachen aus dem Badezimmer, dann bin ich bereit. Carvalhos Blick glitt ein letztes Mal über den Park und das Gelände des Kurbades. Der Pavillon erstrahlte im Glanz seines Alters, unbekümmert darum, ob ihm nun ein Geheimnis entrissen oder er von einer Zweckentfremdung befreit worden war. Sanchez Bolin saß schon im Auto und sah zu, wie Carvalho noch ein letztes Mal durchatmete. Sie werden sowieso wiederkommen. Es ist wie ein Laster. Sie fuhren schweigend durch die subtropische Pracht, die das dunkelrote Wasser des Rio Sangre in diesem Tal geschaffen hatte und die sich scharf von der abrupten Dürre des Geländes abhob, sobald sich die Straße vom Wasser entfernte. In der Ferne tauchte Bolinches auf und da war auch schon das erste Hinweisschild auf den Flughafen. Während er das Schild las, sah er das Auto, das halb über dem Abgrund hing. Er erkannte den Wagen sofort. Gasteins Sportwagen. Er bremste scharf und sprang aus dem Auto. Gasteins Oberkörper hing zum Seitenfenster heraus. Aber er war nicht allein. Helen Frischs Kopf war in einem unnatürlichen Winkel gegen das andere Seitenfenster gefallen. Ihr Genick war gebrochen. Carvalho konnte sich einen professionellen Blick auf dieses über dem Abgrund hängende Grab nicht verkneifen. Der Sportwagen war von einem anderen Fahrzeug auf der Seite gerammt worden und dann von der Straße abgekommen. Carvalho kehrte zu seinem Wagen zurück. Jetzt ist die Geschichte wirklich zu Ende, Gastein. Sanchez Bolin hatte mit kurzsichtigem, aber zweifellos interessiertem Blick die Szene betrachtet. Wer war das? Gastein und Helen, die Schweizerin. Unglaublich. 7 Tote. Ich sollte mal 7 Tote in einem Roman unterbringen. Mein Verleger würde mir das Manuskript an den Kopf werfen. Carvalho wollte Sanchez Bolin nur noch so schnell wie möglich loswerden. Er sehnte sich danach, in der wohltuenden Einsamkeit seines Autos in Ruhe nachdenken zu können. Javier Pradera schreibt, Europa ist wie ein Kurbad. Sie hörten Das Geheimnis der Vegetarier. Kriminalhörspiel von Peter Micheladiges nach dem Roman von Manuel Vázquez Montalbán. Manche gehen baden, 2. Teil. Aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Erzähler Charles Wirz, Carvalho Joachim Notke und Friedrich von Bülow, Hans Kaninenberg, Alf Marholm, Heinz Meyer, Dilo Brückner, Wolfgang Reinsch und viele andere. Ton Heike Wey, Schnitt Hedi Krug, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Regie Peter Micheladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989. Dramaturgie Klaus Schmitz.